den Osten und Höhen des Vaters verwegenes Glück. Wir steigen zum Tor der Sonne empor, wir lassen die Erde zurück. Kamerad, Kamerad, alle Reden müssen warten. Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, wird es mit dem Morgen gegen den Brand.